Heute leben über 10 Millionen der insgesamt 85 Millionen philippinischen Staatsbürger im Ausland, wo sie häufig starker Diskriminierung ausgesetzt sind. Diese Liste wird zwar nicht annähernd allen Einzelpersonen, Familien und Gemeinschaften gerecht, die aufgrund der wachsenden globalen Nachfrage nach Produktion, Kapital und Konsum freiwillig oder gezwungenermaßen auswanderten. Sie macht aber deutlich, in welchem Ausmaß solche Vorgänge ihre Spuren bis heute in der demografischen und kulturellen Diaspora der Tropen und darüber hinaus hinterlassen haben. Vom 17. bis ins 20. Jahrhundert standen die Tropen, ihre Menschen und ihre Umwelt im Mittelpunkt der neuen globalen Kapitalströme, der Nachfrage nach Arbeit und der Ausbeutung des Landes. Die ganz unterschiedlichen Beispiele, die hier erwähnt wurden, waren jeweils in ihrem eigenen einzigartigen zeitlichen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, kulturellen und politischen Zusammenhang Gegenstand eingehender historischer, anthropologischer und archäologischer Untersuchungen. In ihrer Gesamtheit machen solche Forschungsarbeiten deutlich, wie Menschen, Pflanzen und Landschaften aus den Tropen die Entstehung der Wirtschaftssysteme erlebten und auch, wie sie sich dagegen zur Wehr gesetzt haben, die unsere heutige Welt zu einem großen Teil prägen. Vom 17. bis zum 20. Jahrhundert und auch schon davor basierten die Investitionsströme auf der Pfahlwurzel des Imperialismus. Damit ist das europäische Ideal gemeint, man könne neue Länder und neue Arbeitskräfte ausbeuten, um mehr Profite zu erzielen. Aus ihm gingen im 19. Jahrhundert schließlich der Begriff des Kapitalismus, die Kapitalismuskritik und die modernen Theorien der Weltwirtschaft hervor. Von dem rassistisch unterfütterten transatlantischen Sklavenhandel bis zur Ausbeutung von Vertragsarbeitern und der Auswanderung der verschiedensten, oftmals stigmatisierten ethnischen Gruppen waren Arbeitskräfte aus den Tropen als billige Handelsware begehrt bei Grundbesitzern, Unternehmern und auch Einzelpersonen, die nach profitablen Geldanlagemöglichkeiten suchten. Zur gleichen Zeit wurden tropische Landschaften abrasiert, damit man sie für die Produktion von Nutzpflanzen oder anderen Ressourcen nutzen konnte, die nicht einem lokalen oder regionalen Bedarf entsprachen, sondern im Rahmen eines neuen Welthandels die globalen Finanz- und Nachfrageströme bedienten. Beteiligt waren die Gesellschaften sowie die vorhandenen politischen und wirtschaftlichen Institutionen der tropischen Regionen – und einzelne widersetzten sich auf unterschiedliche Weise. Insgesamt jedoch hinterließ die europäische Kontrolle und später die Kontrolle des nördlichen Nordamerika über Ausrichtung und Erträge der globalen Investitionen ein Erbe aus Ungleichheit, kulturellen und politischen Vorurteilen, Rassismus und Flächenverbrauch. Bestimmte Bereiche der westlichen Gesellschaft bereicherten sich, während die verstreut lebenden Menschen aus tropischen Regionen wie auch ihre Heimatländer verarmten. Zurück blieben auch krasse Spuren in der tropischen Umwelt. Als der berühmte deutsche Naturforscher Alexander von Humboldt im 19. Jahrhundert die spanischen Plantagen am Valenciasee in Venezuela besuchte, stellte er fest, zerstört man die Wälder, wie die europäischen Ansiedler allerorten in Amerika mit aller Hast tun, so versiegen die Quellen oder nehmen doch stark ab.